So if God wants me to be prosperous, why does he tell me I must not want to be rich? Wenn Gott will, dass ich wohlhabend bin, warum sagt er mir dann, dass ich nicht reich sein darf? Because prosperity and being rich is not the same thing. Denn Wohlstand und reich sein ist nicht das Gleiche. Das musst du verstehen. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Guys, I'm going to make a very bold statement. Leute, ich möchte eine sehr gewagte Aussage machen. You will never be prosperous if you run after money. Du wirst nie wohlhabend sein, wenn du dem Geld nachjagst. And do you know why I'm talking, why I'm recording a video about this? Weißt du, warum ich darüber ein Video aufnehme? Because my social media team told me to. Mein Team sagte mir, das zu tun. I'm not even sure if I agree with that. Ich bin nicht einmal sicher, ob ich dem zustimme. I'm not even sure if that's right. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es richtig ist. But I've been married for 35 years. Ich bin seit 35 Jahren verheiratet. So I've learned to obey women. Ich habe gelernt, den Frauen zu gehorchen. And Karen, who takes care of my social media, is a woman. Karen, die sich um meine sozialen Medien kümmert, ist eine Frau. So I'm gonna do what she tells me to do. Ich werde tun, was sie mir gesagt hat zu tun. I need your help, Daniel. Ich brauche deine Hilfe, Daniel. You will never be prosperous if you don't stop chasing money. Du wirst nie wohlhabend sein, wenn du nicht aufhörst, dem Geld nachzujagen. So I don't know what she wants me to talk about, but let's just talk. Ich weiß nicht, was sie hören will, aber lass uns einfach reden. The first thing that we have to understand, there is a huge difference between being rich and being prosperous. Als erstes, es gibt einen großen Unterschied zwischen reich sein und wohlhabend sein. The Bible expresses God's desire for his children to be prosperous. Die Bibel drückt Gottes Wunsch aus, dass es seinen Kindern gut geht. This is clear from the very beginning of the Bible all the way to the end. Das ist von Anfang an klar bis zum Ende der Bibel. From Genesis to Revelation, we see God's desire for his children to experience prosperity. Vom 1. Mose an bis zur Offenbarung sehen wir Gottes Wunsch, dass seine Kinder wohlhabend sind. Really? Sicher? Yes. Ja. In Genesis, before God ever put man in this world, he created the most prosperous place for them. In 1. Mose, bevor Gott die Menschen in diese Welt setzte, schuf er den wohlhabendsten Ort für sie. Everything was there. Alles war vorhanden. In abundance. Im Überfluss. And God gave them the first commandment that ever was given in the Bible. Und Gott gab ihnen das erste Gebot, das jemals in der Bibel gegeben wurde. You know, most people don't know what the first commandment is. Die meisten Menschen wissen nicht, wie das erste Gebot lautet. What's the first commandment God ever gave? Wie lautet das erste Gebot, das Gott gab? Love the Lord your God from all your heart. Liebe Gott deinen Herrn von ganzem Herzen. Not true. Stimmt nicht. First commandment is written in Genesis 2, verse 16. Das erste Gebot steht in 1. Mose 2, 16. And God commanded man freely, you must eat from every tree of the garden. Und Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Do you know what that commandment means? Weißt du, was das Gebot bedeutet? God created thousands of trees and he commanded men to enjoy. Gott schuf tausende von Bäumen und befahl den Menschen zu genießen. He could have made a peach tree, an apple tree, a banana tree and a guava tree and a mango tree. Er hätte einen Pfirsichbaum, Apfelbaum, Bananenbaum, Guavenbaum und einen Mangobaum machen können. And he said, if you like, eat. Er hätte sagen können, wenn es dir schmeckt, iss. But he didn't. Das tat er nicht. He created endless amount of different trees and he commanded them to freely enjoy. Er schuf unendlich viele verschiedene Bäume und befahl ihnen, sie umsonst zu genießen. Now let's go all the way to the end of the Bible. Wir gehen ganz zum Ende der Bibel. In the book of Revelation. In das Buch der Offenbarung. Look how majestically heaven is described. Schau, wie majestätisch der Himmel beschrieben wird. Streets of gold. Straßen aus Gold. Everything extravagantly created for us people. Alles extravagant für uns geschaffen. To for all eternity enjoy the kindness of God. Um für alle Ewigkeit die Güte Gottes zu genießen. So, does God want you to be prosperous? Of course he does. Will Gott, dass du wohlhabend bist? Natürlich will er das. Now, if God wants you to be prosperous, why does the Bible say? Wenn Gott will, dass es dir gut geht, warum sagt dann die Bibel? That everybody who wants to be rich will fall into many temptations and into the trap of the devil. Jeder, der reich sein will, wird in viele Versuchungen und in die Falle des Teufels tappen. So if God wants me to be prosperous, why does he tell me I must not want to be rich? Wenn Gott will, dass ich wohlhabend bin, warum sagt er mir dann, dass ich nicht reich sein darf? Because prosperity and being rich is not the same thing. Weil wohlhabend sein und reich sein nicht das gleiche bedeutet. That's what you have to understand. Das musst du verstehen. So people who keep chasing after money many times will be rich, but they are not prosperous. Leute, die dem Geld nachjagen, werden oft reich sein, aber sie werden nicht wohlhabend sein. They lose the purpose of God. Sie verlieren die Bestimmung Gottes. They lose the intimacy with God. Sie verlieren die Intimität mit Gott. Many of them pay a price that is so high that I would tell you what, I would rather have no money than live the way they live. Viele von ihnen zahlen einen so hohen Preis, dass ich lieber kein Geld hätte, als so zu leben, wie sie es tun. So if you chase money, you might be rich, but you will never be proud. Wenn du dem Geld nachjagst, magst du reich sein, doch niemals wohlhabend. Why not? Warum nicht? Because you don't have to chase anything that God has already provided for you. Du musst nicht all dem nachjagen, was Gott bereits für dich bereithält. Chase it, you will become rich, but not prosperous. Wenn du dem Geld nachjagst, wirst du reich, aber nicht wohlhabend. But connect to the source of all prosperity, which is God, our loving Father. And you will be prosperous. Verbinde dich mit der Quelle allen Wohlstandes, die Gott, der liebende Vater, ist. Du wirst wohlhabend sein. You know, there is such a terrible way of mentality among many Christians too. Es gibt auch bei vielen Christen eine schreckliche Mentalität. They lose their heart to money because they don't understand the difference between prosperity and riches. Sie verlieren ihr Herz an Geld, weil sie den Unterschied zwischen Wohlstand und Reichtum nicht verstehen. You know, my definition of prosperity. Prosperity is very simple. Meine Definition von Wohlstand ist einfach. I have everything what I need so that I can live the life that God has purposed for me. Ich habe alles, was ich brauche, damit ich das Leben leben kann, das Gott für mich vorgesehen hat. I will tell you a story. Ich erzähle dir eine Geschichte. It was in the very beginning of us starting to preach the gospel in Austria about 40 years ago. Vor 40 Jahren, als wir in Österreich anfingen, das Evangelium zu predigen. A whole bunch of people got saved. Viele Menschen wurden gerettet. And you know, the people wanted a building. Die Leute wollten ein Gebäude. So I said to the people, if you want a building, you've got to pay for it. So sagte ich, wenn ihr ein Gebäude wollt, müsst ihr dafür zahlen. I mean, I'll give a little bit money too, but either we want a building or we don't have a building. Ich gebe auch ein bisschen Geld, aber entweder wir wollen ein Gebäude oder wir haben kein Gebäude. I'm not taking that responsibility. Ich übernehme diese Verantwortung nicht. But the people wanted community and be together all the time, you know, so okay, let's have a building. Die Leute wollten Gemeinschaft, zusammen sein, also sagte ich, okay, lasst uns ein Gebäude haben. Then, you know, the community grew and more and more people could say. Dann wuchs die Gemeinschaft, Menschen wurden gerettet. And we were three men, actually three couples leading the work. Und wir waren drei Paare, die die Gemeinde führten. And then I remember we sat together and we had a meeting which went for hours and hours and hours. Wir setzten uns zusammen und hatten ein Treffen, das sich über Stunden hinzog. What kind of decision would we make to go ahead with this community? And it had to involve a lot of money. Welche Entscheidungen wir treffen müssen, um mit der Gemeinschaft voranzukommen, was uns viel Geld kostete. So one of the leaders who was the treasurer. Einer der Leiter, der Kassier war. He said, ah, we can't do this. This is not a wise decision. We can't do this. We can't afford it. Blah blah blah blah blah. Sagte, das können wir nicht tun. Es ist zu teuer. Wir können uns das nicht leisten. Blah blah blah. The other guy basically said the same thing and agreed. Dann sagte der andere Leiter das gleiche und stimmte zu. And I was sitting there and listening. Saß da und hörte zu. In that instant, God spoke to my heart. In diesem Moment sprach Gott zu meinem Herzen. Reinhard, never make a decision based on money. Reinhard, triff niemals eine Entscheidung basierend auf Geld. Make a decision based on what I'm telling you to do, and I'm telling you to do it. Triff eine Entscheidung auf der Grundlage dessen, was ich dir sage, und dann tu es. I remember I told the guy. Ich erinnere mich, dass ich es ihnen erzählte. I said, guys, I don't care about all of your argument, but we must not do this. Ich sagte, Leute, ich interessiere mich nicht für alle eure Argumente, aber wir dürfen das nicht tun. We have to do what God is telling us to do. And then the prosperity will be there. Wir müssen das tun, was uns Gott sagt, und dann wird der Wohlstand vorhanden sein. And we did. Und das machten wir. And we never lacked money. Und es fällt uns nie an Geld. I live like this with Brazilian Kids Care. So läuft es mit Brasilien Kids Care. Which is sometimes a little hard for the people who work with me. Was für die Leute, die mit mir arbeiten, manchmal ein bisschen schwierig ist. You know, the biggest question is, what does God want me to do? Die wichtigste Frage ist, was möchte Gott, dass ich mache? What God wants me to do, the provision is part of the package. Die Versorgung ist mit dabei, wenn ich tue, was Gott will. Because prosperity means I will have everything I need to do what God wants me to do. Weil Wohlstand bedeutet, dass ich alles habe, was ich brauche, um das zu tun, was Gott von mir will. What do we do? Was machen wir? We run after money and we get sometimes rich, sometimes not. Wir jagen dem Geld nach und werden manchmal reich, manchmal nicht. But we never have prosperity. We are tired, we are worn out, we are stressed, we destroy our health. Aber wir haben nie Wohlstand. Wir sind müde, erschöpft, gestresst. zerstören unsere Gesundheit. Und dann können wir nicht das tun, wozu Gott uns in diese Welt gesetzt hat. Denk darüber nach, willst du wohlhabend oder reich sein? Wohlhabend zu sein ist Gottes Plan für dich, also musst du nicht dem Geld nachjagen. Ich glaube, wenn du dem Geld nachjagst, kannst du nicht wohlhabend sein. Und ich sage dir, warum. Dem Geld nachzujagen hat mit reich sein zu tun, nicht damit, dass es dir wohl geht. The Bible is very clear, those who desire to be rich means chase money, they're going to fall into all these temptations. Die Bibel ist da sehr klar. Wer sich wünscht, reich zu sein, also dem Geld nachjagt, wird immer in Versuchungen fallen. Kenneth Hagin, that incredible great man of God. Kenneth Hagin, ein außergewöhnlicher Mann Gottes, who was used to really let people of God understand that God wants to be prosperous. Der gebraucht wurde, um den Menschen verständlich zu machen, dass Gott will, dass wir wohlhabend sind. God said to him. Gott sagte ihm, that many of his children, many of his servants, dass viele seiner Diener, seiner Kinder, they lost their heart in the love of money and destroyed the ministry that God had for them. Haben ihr Herz an die Liebe zum Geld verloren und zerstörten den Dienst, der Gott für sie vorgesehen hatte. You want to be rich? Willst du reich sein? Then chase money. Dann jage dem Geld nach. Fall into temptations. Falle in Versuchungen. And miss the purpose of God. Verpasse die Absicht Gottes. You want to be prosperous? Willst du wohlhabend sein? Stop chasing money. Hör auf, dem Geld nachzujagen. Pursue intimacy. Strebe nach Intimität mit ihm. And prosperity will be part of your life. Und Wachstum wird Teil deines Lebens sein. Thank you for watching. Danke, dass du uns zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir können sogar darüber sprechen, was Karin sich von uns gewünscht hat. That was amazing. Unglaublich! I liked it. Das gefällt mir. Thank you so much for watching this video. Danke dir, dass du das Video angeschaut hast. If you liked it, click the like button. Hat es dir gefallen, dann drücke auf Gefällt mir. If you didn't like it, feel free to click the dislike. Falls nicht, fühle dich frei, Gefällt mir nicht zu drücken. Send it to your friends, please. Schicke es an deine Freunde. Share this message with other people. Teile diese Botschaft mit anderen Menschen. And also, und auch, if you have not yet subscribed to our YouTube channel, please subscribe. Abonniere den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Thank you. Daniel Reinhardt says goodbye. Danke. Wir sagen auf Wiedersehen.